Weder bei den Troubadouren des Languedoc, noch bei den Minnesängern, noch bei Parzival, noch in der Legende Artus praktizierte man den Tantrismus der linken Hand. Es gab das Maituna nicht, wie es auch nicht in der Alchemie erscheint, obwohl das Kali-Yuga schon sehr fortgeschritten ist. Auch nicht in den Fedele d'Amore. Wir glauben sehr tief in das Mysterium des Gral und in das hyperboreische Einweihungsabenteuer von Parzival eingedrungen zu sein. Wir können deshalb behaupten, dass sie einem Tantrismus der rechten Hand entsprechen, rein symbolisch und geistig, in der sich die Liebe in physischer Entfernung erfüllt, in den feinen astralen Körpern mit einem Noli Mentangere. Wir sagten bereits, der physische Körper, so wie er heute in der Involution des Kali-Yuga erscheint, entbehrt der geeigneten Organe für die Liebe und hat sie nur sozusagen in Palimpsest für die Fortpflanzung und Zeugung der Kinder dieses Lebens und Fleisches, die in Wahrheit Söhne des irdischen Todes sind. Die Königin von Saba, Nefertitis, Aluine, trugen über ihr Geschlecht ein kurzes Fellröckchen wie die Blütenblätter einer Rose aus nicht geschaffenem reinem Licht. Es besteht in einer gefährlichen Täuschung seiner selbst die Gewährung jenes Maituna, welches Parzival, jener reine Tor, niemals gebilligt hätte. Vielleicht, weil Anfortas es praktizierte, litt er so sehr und verlor die Gunst des Gral. Und sein gesamtes Geschlecht wurde angesteckt. Denn jene Gewährung führt unausweichlich früher oder später zur Unreinheit des Blutes, zum Mestizentum, zur rassischen genügt ein kleiner Fehltritt, freiwillig oder nicht, um vom Tiger zu fallen. Und es wird der Handel unter den Göttlichen aus anderen Welten sein mit den Töchtern des Tiermenschen. Hier, wie bei so vielen anderen Vorzeichen, zeigt uns der Führer Adolf Hitler den Weg. In dem Buch Adolf Hitler, mein Jugendfreund von August Kubitschek, das glaubwürdigste Zeugnis jener Jahre, wird die vorhandene Beziehung zwischen Hitler und der Frau enthüllt. Es ist die eines Minnesängers, der den Weg der Einweihung des Amor verfolgt. Er hatte Stefanie idealisiert, ein Mädchen, das ihn nur anblickte, ohne dass sie jemals ein Wort gewechselt hätten. Er hat sie sicher immer in seinen Sinnen und im Herzen getragen, auch wenn sie nicht einmal wusste, dass es ihn gab. Es ist seine eigene Anima, die einzige vielleicht, wenn auch andere Besuche erfolgt sind. Der Führer hat immer ein viertes, privates Geheimnis bewahrt mit den Erinnerungen an eine junge Verstorbene, seine Nichte, an deren Todestag er sich jedes Jahr zum Meditieren zurückzog. Es ist dies der Weg des Amor, der Minne, des Morgensterns. Die Alchemie, die königliche Kunst, ist auch ein Tantrismus, der den Flatonismus der Einweihung der katharischen Troubadoure und der germanischen Minnesänger geerbt hat. Der Alchemist hatte stets seine mystische Soror an seiner Seite. Sie reichte ihm die Metalle, damit er sie im Tiegel seiner eigenen Seele mische, bis er das alchemistische Gold erreicht hat, das Aurum Potabile, das trinkbare Gold, das man trinkt und das uns das ewige Leben gibt. Ohne jenen Kontakt mit der mystischen Schwester, ohne jenes Eindringen der Energie und der weiblichen Schwingungen, ist die gemeinsame Verwandlung nicht möglich, wie es der jungsche Prozess der Individuation auch nicht sein würde. Wir sahen, welche Rolle die Frau in der Bewahrung und Bewachung des Steines des Grals, Lapis der Alchemie, spielt. Sie ist die ursprüngliche hyperboreische Priesterin, die Fünftgeborene, die in der Zwischenperiode der Schatten das heilige Feuer bewahrt und damit ermöglicht, dass das heilige Band nicht durchschnitten wird in Erwartung des neuen Zyklus der Auferstehung des Königs. Deshalb ist sie eine einsame Witwe, die Weisheit, die schon keinen Mann mehr hat, die Guru-Frau, die einsame Königin, die der fahrende Ritter, der Held, befreit und keusch ehelicht. Sie schläft manchmal inmitten eines Waldes, am Fuße eines Berges, Montsegur, Montsalvat, Berchtesgaden, Melimoju, auf dem Turm eines Schlosses, Wewelsburg. Und man muss sie aus ihrer Starrheit, die der Prinzessin Papan, erwecken, weil sie Shakti Kundalini ist, Sie lebt und lebt nicht. Sie ist tot und nicht tot. Sie ist Witwe und ist keine Witwe. Es ist Vouvre Salde, Isolde. Es ist die Walküre Brunhilde. Die Alchemie ist eine Wissenschaft des zweiten Hyperborea. Wissenschaft von Atlantis, die danach trachtet, das Verlorene wiederherzustellen. Es ist schon eine Wissenschaft und ein Weg der Rückkehr. Nach einer alten Überlieferung waren die Engel glorreiche Wesen, die in dieser Welt gelebt haben, von außen kommend. Danach haben sie sich vermischt und verfielen dem Niedergang. Der zerstückelte Osiris soll solch ein gefallener, involutionierter Engel gewesen sein. Isis, sich mit einem Engel verbindend, erhält von diesem die alchemistische Weisheit des Gral und bewahrt sie, um sie ihrem Sohn Horus zu übergeben, der jungfräulich geboren wurde, ihr Animus, welcher der rächende Held sein wird, der Osiris Anfortas wiederherstellt und das Goldene Reich aus Aurum Potabile, aus Oreikalkos wieder errichtet, die Terre Gaste, das verödete Land, erneuert, es wieder fruchtbar machend, das Imperium der göttlichen Dynastie wieder einführt und der Götterdämmerung ein Ende setzt. Das ist der gralsche esoterische Hitlerismus, der Wewelsburg und Berchtesgadens. Dank ihrer Bedeckung mit Metallen hat die Alchemie sich nicht mit christlichen Elementen vermischen müssen, wie es die Lesende des Grals und die des Königs Arthur tun mussten, um der Inquisition zu entgehen. Nur später, unter dem rosenkreuzerischen Einfluss, wurden ihr einige christliche, semitische und jüdische Symbole beigegeben.